Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt Besessenheit. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also, von was seid ihr besessen? Seid ihr sexbesessen? Seid ihr geil auf Geld? Seid ihr leidenschaftliche Autofreaks oder leidenschaftliche Voyeure? Was auch immer. Was ist eure größte, absolut größte Leidenschaft? Von was seid ihr oder wart ihr jemals besessen? 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse 1live, klein und zusammengeschrieben, wdr.de. Wenn ihr mailt oder faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Also Thema heute Nacht bei uns im 1live Talk Radio, Besessenheit. Herzlich willkommen, Gerlinde, 42 Jahre. Ja, hallo. Hallo. Von was bist du besessen? Ja, ich habe vor 3 Jahren habe ich versucht, dass ich mit Gott, dass ich mich unterhalten kann. Und ich habe ihm erzählt, er soll doch einmal drüber schauen, wie es da herunten so zugeht. Und er soll doch endlich einmal was unternehmen, bevor alles kaputt geht und so. Mhm. Und ja, habe halt Gott gesagt, dass das nicht so einfach geht und dass halt das nicht so möglich ist. So wie mir das meinen, es geht nur wieder auf so einen Weg, wie es damals gewesen ist. Wie damals? Wie meinst du das? Ja, dass halt nicht Jesus als Großerwachsener jetzt kommt, so geht's nicht, und sagt, ich bin Jesus, so jetzt wird alles anders. So geht's nicht. Mhm. Es geht nur wieder, also, dass ein Kind geboren wird. Aha. Ja. Also du meinst, es muss eine Wiederkunft des Sohnes Gottes geben? Ja, das ist nur so möglich. Ja. Und habe halt nur einiges gesagt, dass halt die 10 Gebote nicht so stimmen, aber das ist jetzt egal. Also, die stimmen nicht, die 10 Gebote? Es gibt nur ein Gebot und das ist die Liebe und in der Liebe ist alles enthalten. Ja. Also es gibt nur ein Gebot. Also das alles hast du Gott gesagt? Das hat man dann, also Gott gesagt. Ja. Und dass Jesus ein Zwitter ist, oder war? Was? Dass Jesus? Ein Zwitter war. Ein Zwitter war? Ja. Das hat dir Gott gesagt? Ja. Mhm. Ja. Das Thema heißt ja Besessenheit. Ja. Wie meinst du, stimmt das zu dem, was du gerade gesagt hast? Ja, und dann, also, dann ist eine Zeit vergangen. Mhm. Dann habe ich plötzlich, also, meine Periode nicht mehr gekriegt. Mhm. Da haben wir gedacht, um Gottes Willen, das kann doch nicht möglich sein. Also, das gibt es ja nicht, dass es dann tatsächlich so ist. Und ja, und dann habe ich mich halt abgefunden damit und haben mir gedacht, mein Gott, ich bin das und so. Also du meinst, dass du den neuen Heiland gebären solltest? Habe ich damals. Hast du gedacht? Ja. Ja. Und dann, ja, und das hat wahrscheinlich den Satan nicht passt oder der wollte mir wahrscheinlich dann umbringen oder wollte mir verrückt machen oder durch mich auf die Erden zu gelangen, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ist dann der Satan zu mir gekommen und hat mich über Nacht also verändert. Verändert? Ja. Inwiefern? Ich habe, also meine rechte Seite hat immer das Gegenteil gemacht, was ich machen wollte. Also ich wollte links gehen. Also, also du meinst, dass du im klassischen Sinne besessen warst, nämlich vom Teufel? Ja. Aha. Ja. Und wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also deine rechte Seite hat nicht das gemacht, was die linke wollte und umgekehrt. Ja. Und dann, wie ging alles weiter? Ja, ich habe dann jede Nacht dann gekämpft. Also meine rechte Seite hat mir mit, ich habe mir meinen Arm umgedreht oder ich habe mir halt jede Nacht weh da. Und ich habe dann nicht mehr mit Schuhe gehen können. Also ich bin immer umgeschnackelt, ich habe das nicht mehr zusammengebracht. Bin immer barfuß gelaufen. Dann hast du dich denn von der Besessenheit, was du meinst, dass das Besessenheit war, befreien können? Ja. Wie kam das? Also der Kampf hat schon ungefähr ein Jahr gedauert. Und vor zwei Jahren, nee, am 5. Mai, war der Kampf so groß, da habe ich dann den Teufel getötet. Du hast den Teufel getötet? Also mit der Hilfe Gottes, also. Aha, wie hast du das gemacht? Ja, das war der Gott, also. Wir haben. Du hast den Teufel in dir getötet? Ja. Du hast den Schweinehund in dir getötet? Bitte? Du hast den Schweinehund in dir getötet? Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, und gekämpft halt und bis er halt, bis er das Knackbruch hat. Und dann war es plötzlich gut und du warst befreit? Ja, ich habe mir dann meine Hand gebrochen. Aha. Und dann war das vorbei. Und heute bist du wieder eine ganz normale Frau? Ja. Bist eine gläubige Frau? Ja. Und hast aber mit diesen ganz übersinnlichen Dingen nichts mehr so am Hut? Ich bin halt Gott dankbar. Und, ja. Und ich habe halt jetzt beten gelernt, oder? Ja. Und ich glaube halt jetzt. Ja. Hast du während dieser Zeit irgendwie Rat von der Kirche geholt oder warst du bei einem Arzt vielleicht auch? Ja, ich habe diesen Arzt erzählt. Mhm. Also dann hat ein Arzt gesagt, ich bin mondsüchtig. Dann habe ich gesagt, da ist kein Mond, da scheint kein Mond nicht. Mhm. Und dann habe ich eigentlich dann nicht traut, das hat dann lang gedauert. Ich habe dann immer schreiben können, ich habe immer mehr meinen Verstand verloren. Mhm. Hast du Kontakt zur Kirche gehabt? Ja, aber der hat mich so eigentlich ausgelacht. Mhm. Also eine Teufelsaustreibung von Seiten der Kirche gab es da nicht? Na, meine Nachbarin, also die ist 90 Jahre. Ja. Und die hat mir dann das Beten gelernt und so. Mit Weihwasser und mit den Gebeten haben wir dann den Teufel besiegt. Für dich geschafft. Es ist deine Erfahrung und du hast das wahrscheinlich sehr ernst alles erlebt. Ja. Ich glaube an solche Sachen nicht, aber es ist deine Biografie und halt deine Geschichte. Und es geht dir jetzt wieder gut, und das ist die Hauptsache. Ja. Schön, dass du es uns erzählt hast. Alles Gute, Gerlinde. Jawohl. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. Thema Besessenheit. Es muss ja nicht gleich der Teufel sein. Also es gibt ja nur tausend profane und weltliche Dinge auch, von denen man besessen sein kann. Darum geht es heute Nacht 01302911. Telefonnummer oder Faxnummer 01301 5122. Andreas, 19. Ja, morgen Domian. Guten Morgen. Ich bin sexbesessen. Du bist sexbesessen? Ja. Finde ich erstmal interessant, sagen wir so. Aber du musst es erzählen, vielleicht ist es auch gar nicht interessant. Also für dich nicht mehr so lustig. Nee, also für mich ist das absolut nicht mehr lustig, weil ich zwinge meine Freundin regelmäßig manchmal schon dazu. Ja. Als erster überrede ich sie manchmal so, ja. Also jetzt komm, mach schon. Weil ich baue meistens, würde ich es am liebsten 3 bis 4 Mal täglich machen. 3 bis 4 Mal täglich? Würde ich am liebsten. Ja, mit der Freundin. Mit der Freundin, ja. Und dann überrede ich sie natürlich manchmal auch. Manchmal klappt es auch, nur nicht eben 3 bis 4 Mal täglich. Da war es ganz, ganz selten mal. Sondern was sind so die Highlights pro Tag? Wie viel Mal habt ihr schon geschafft? Also 4 Mal, das ist das. Viermal, ja. Und danach war ich dann selber ehrlich, das ganz gut fertig. Und die Freundin wahrscheinlich auch? Die war sowieso da, ganz klar. Aber. Ja. Und ehrlich gesagt, jetzt will ich natürlich auch weiter so haben, ganz klar. Nur jetzt hat meine Freundin natürlich was dagegen, weil die findet das mittlerweile nicht mehr ganz so normal. Mhm. Und jetzt fange ich sie langsam an, schon dazu zu zwingen. Oh, das ist natürlich nicht die feine englische Art. Eben, genau. Was heißt denn zwingen? Also als erster fing jetzt an mit überreden, komm, mach mal, komm, tu mir mal den Gefallen und sowas. Mhm. Das hat sie als ersten paar Male hat sie auch gemacht und danach überhaupt nicht mehr. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? 1,5 Jahre. Mhm. Und jetzt fängt jetzt schon ganz schön, jetzt zwinge ich sie schon dazu. Jetzt. Ja, also, ja, wie machst du dieses Zwingen denn? Wie läuft das ab? Oh Mann, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Wie läuft das ab? Na gut, also du sagst zu ihr hier, Mädel, wie auch immer sie heißen mag, ich hab Bock, lass uns nicht und hin und her und versuchst sie zu bezirzen, sie will nicht. Wie reagierst du dann, wenn sie sagt, nein, ich hab heute keinen Bock, Andreas? Also manchmal werde ich da atmet dann den Streit aus. Mhm. Wirst du auch gewalttätig? Ja, ich werde auch gewalttätig. Ich hab's auch schon mal eine geschlagen. Mhm. Das ist natürlich die schönste Voraussetzung für guten Sex, ne? Ja, genau, das ist es ja eben. Mhm. Zwingst du sie denn auch? Nimmst du sie auch körperlich und irgendwie drückst du sie, zu Boden und auch, geht das auch in Richtung Vergewaltigung fast schon? Ja, würde ich sagen. Mensch, hast du den Oberschuss? Naja. Und das macht das Mädchen mit? Das macht die mit bis jetzt, ja. Nur im Moment will sie sich jetzt natürlich von mir trennen. Ja, zu Recht dann auch, Andreas. Ja, ja, klar. Ich hatte davor auch schon eine Freundin und die hat sich ja durch von mir getrennt, aber soweit ist es da nicht gegangen. Aber ich will, und jetzt mit der, da ist es jetzt schon arg weit gegangen, aber ich will mich auch gar nicht von der trennen. Ja. Aber wenn dir was an der Frau liegt, dann musst du andere Wege beschreiten, um diese Sexsucht entweder in den Griff zu kriegen oder irgendwie zu überwinden. Aber du kannst es doch nicht machen, indem du die Frau dazu zwingst, da mit dir rumzumachen. Ja, manchmal finde ich aber auch, da muss sie das machen, finde ich. Findest du? Ja, da finde ich. Warum findest du das? Also 2 Mal am Tag muss sie mindestens mit mir machen. Warum muss sie das? Also ist meine Meinung so. Ist aber eine ziemlich blöde Meinung. Ja, ich weiß. Ich sag auch danach immer, sag ich auch, Mensch, was hast du da wieder gemacht für einen Scheiß? Das finde ich selber Mist. Mhm. Aber ich finde, zweimal am Tag muss mindestens sein. Aber wenn sie das doch nicht will, du hast doch gar kein Recht dazu, das einzufordern. Ja, im Prinzip, da die zweimal sind mir ehrlich gesagt egal. Jetzt, wenn es mehr als zweimal war, sind mir nicht so egal dann. Mhm. Also du hast eine heikle Meinung, Bursche. Ja, ja. Aber hallo. Und wunder dich nicht, wenn dir diese Freundin auch wieder wegläuft. Sie hätte allen Grund dazu, wie du das hier schilderst. Es gibt ja auch noch die Handmethode, wenn du gar nicht mehr anders kannst. Ne? Ja, um deiner selbst der Herr zu werden. Daran habe ich gar keinen Spaß. Da hast du keinen Spaß, nun gut. Nee. Dann musst du es entweder unterdrücken, oder wenn es so schlimm ist, dann musst du zu einem Sexualtherapeuten gehen, um zu sehen, wie er das gemeinsam hinbekommt. Auf keinen Fall kann der Weg sein, dass du da auf die Frau gewalttätig einwirkst. Weil du machst dir und euch alles kaputt. Und der Frau machst du, das ist auch ganz schlimm, das ist ein Gewaltakt, den du da bringst. Ja, aber zweimal würde ich sagen, das geht, finde ich noch. Ja, aber wenn sie es nicht will, muss man das respektieren. Ja, da sind wir wahrscheinlich wieder etwas verschiedener Meinungen. Ja, wahrscheinlich. Also, pass auf, Mensch, sonst ist die Liebe weg und du stehst wieder da. Und du wirst nie eine Frau finden, die das mitmacht. Ja, gut, aber was soll man jetzt da großartig machen? Du musst dich entweder am Riemen reißen, wie man so schön sagt, oder wenn es zu krass wird, musst du zu einem Arzt gehen. Ja, aber die zweimal, damit will ich mich nicht ändern, ehrlich gesagt. Ja, gut, dann musst du halt in Kauf nehmen, dass die Frau weg ist. Wenn du so da rangehst, dann ist das halt ein Standpunkt, der schon sehr verletzend ist, ne? Der ja, aber ich sag mal, zweimal, das geht doch noch auszuhalten, finde ich. Also jetzt drehen wir uns im Kreis. Ich habe dir meine Meinung gesagt, du weißt Bescheid und ja, jetzt verabschieden wir uns. Andreas, alles tschüss. Klar, okay, tschüss. Marc, 17 Jahre, hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Hier ist der Marc. Schön. Ich bin besessen und zwar vom Wrestling-Sport. Ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst. Ja, ich kenne es. Ich habe das vor einiger Zeit hier auch schon thematisiert. Eine Frau hat angerufen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist dieser Wahnsinn. Erklär du es den Menschen. Ja, es ist im Prinzip ist es die amerikanische Mischung aus Ringen und Catchen, sprich Catch as Catch Can. Mhm. Also ich sage, es ist... Es sieht wahnsinnig dämlich aus und es sieht wahnsinnig brutal aus. Ja, das sagst du. Ich sag hingegen, es ist die perfekte Kombination aus Kraft, Technik, Masse, unglaublicher Körperbeherrschung, Ausstrahlung und natürlich Show. Und Show, natürlich, ja. Und Show. Ja, ja. Ja, bei mir fing das so vor 6 Jahren mit dem noch passiven Interesse daran an. Mhm. Und dem Sammeln der Fanartikel, dann aber auch wirklich alles. Mhm. Und natürlich dem Besuchen der Deutschlandveranstaltung. Mhm. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, das auch mal selber zu probieren. Aha. So, ich habe dann mit einigen Bekannten hier im örtlichen Sportverein eine Wrestling-Sparte eröffnet. Aha. Und das lief dann auch ganz gut eigentlich. Aber die anderen hier, die sahen es so mehr als Fun. Und ich habe da wirklich eine Chance drin gesehen. Mhm. Auch sowas rüberzubringen und was man dann eben auch mit der Show so machen kann. Mhm. Ja, ich bin echt diszipliniert rangegangen. Ja. Also ich war schon nie der Schwächste, dann bin ich von 100 Kilo auf 78 runter, somit schneller, härter und auch technisch besser geworden. Ja. Naja, und dann habe ich Verbindungen zu mehreren Amateur-Wrestling-Dingen. Jetzt zum Beispiel diesen Samstag fahre ich in die Nähe von Köln, um dort unter anderem GWS-Champion zu werden, German Wrestling Superstars. Ja. Bei der Gelegenheit schöne Grüße an Peter, Seppa und all die anderen, mit denen ich da schon gesprochen habe. Ja, nur ist gut. Erzähl mal was. Okay. Und nächstes Jahr habe ich dann die vielleicht ganz große Chance. Da will ich nämlich an einem Nachwuchsturnier der CWA, das ist in Bremen, der Catch Wrestling Association, das ist eine professionelle Liga. Willst du teilnehmen? Und willst da rein und willst hochkommen? Genau. Ich bin richtig erstaunt, ich habe das letztes Jahr schon auch erfahren, dass es in Deutschland da eine regelrechte Szene gibt, ne? Und doch eine ganze Menge Leute, die sowas schön finden und das auch selbst praktizieren und da mitmachen. Erklär doch nochmal, du hast es gerade schon so einen Ansatz erklärt, was jetzt dich persönlich animiert, dieses nun auch selbst aktiv zu betreiben. Was ist so toll daran? Es wirkt brutal. Ja, es wirkt wahrscheinlich brutal, auch wenn man die Regeln nicht kennt. Also so zum Beispiel sind Faustschläge ins Gesicht oder sowas, oder überhaupt, also Faustschläge sind generell schon mal verboten. Mhm. Also das macht das Ganze, das entschärft das Ganze dann schon. Es gibt hier im Amateurwrestling, vor allen Dingen, da es da nicht abgesprochen ist, das wird nicht gehen, weil man sich eben hocharbeiten muss, da gibt es dann ganz speziell da eben die amerikanisch festgesetzten Regeln. Das würde jetzt aber, glaube ich, zu weit führen, wenn ich die alle erklären würde. Ja, um Gottes Willen, nein. Ja. Und erspar sie uns. Und nach denen geht das dann eben auch. Und dann wird es doch zu einem sportlichen Wettkampf. Ich sage immer so Mann gegen Mann im Prinzip. Warum kein anderer? Es gibt hunderte, Dutzende von anderen Sportarten, wo man Mann gegen Mann kämpfen kann. Warum nun gerade diese? Ja, ich sage auch immer, es kommt ja so aus dem Griechisch-Römischen erstmal. So auch von früher, es war damals eine olympische Disziplin, war ganz zu Anfang, bis es dann so ein bisschen showmäßig auch abgeglitten ist. Ich glaube, die Griechen haben das auch, die haben nackt gerungen miteinander, ne? Ja gut, das machen wir nicht. Machst du nicht. Wäre doch auch mal interessant, ne? Oder? Ich glaube mal noch nicht. Und man kann vor allem dann seine eigene Botschaft auch rüberbringen. Ja, welche Botschaft hast du denn, die du da rüberbringen willst? Ja, ich sag mal so, auch mal für Schwächere, also ich habe jetzt auch ein gutes Image, für Schwächere sich auch einsetzen. Man kann versuchen, sich für Ziele, für Ideale auch einzusetzen, wenn man das will. Wie willst du das denn machen, indem du da dir die Birne einschlägst? Nein, indem ich ein Image, also ein Gimmick heißt das, übernehme. Aha. Und mit diesem Gimmick, das sagt dann ja auch schon was aus. Wenn mich Zuschauer sehen, dann sagen die, ey, der ist für das und das. Ah ja, der steht für so eine Idee oder steht für die Idee. Genau. Jetzt sag mir, Wrestling heißt es, ne? Ja. Wrestling. Das müssen wir so ein bisschen informativ ein paar Mal rüberbringen. Ja. Wrestling. Wie wichtig ist das für dein Leben? Das Thema heißt ja Besessenheit. Also Wrestling, sag ich mal, ist schon so ziemlich das Wichtigste, was es in meinem Leben gibt. Was heißt denn ziemlich? Ist es das Wichtigste oder gibt es doch noch irgendwas, was gleichwertig ist? Gut. Ich sag, wenn ich eine Freundin habe, ich versuche das nicht zu vernachlässigen. Ja. Ich versuche es. Es kommt sicherlich dann vor. Aber du versuchst die Freundin nicht zu vernachlässigen? Ja, ich versuche auch eigentlich Freunde nicht zu vernachlässigen. Gut, ich habe jetzt viele Freunde in dem Business, darum ist das daher dann kein Problem. Ja. Aber wenn ich dann mal welche nicht so in dem habe, ich versuche es, aber da habe ich wirklich dann auch schon Probleme gemerkt. Wenn deine Freundin irgendwann sagt, Mensch, also Marc, das ist mir alles zu brutal und zu assi irgendwie. Ich habe da keinen Bock drauf. Mich turnt das ab, wenn du solche Sachen machst. Ist das dann die falsche Frau für dich? Wahrscheinlich ja. Ich würde versuchen, es zurückzustellen. Ah ja. Ich würde versuchen, mir die Veranstaltung aufzunehmen, wenn wir was vorhaben, aber ich würde trotzdem weitergucken. Also sie könnte mich nicht davon abbringen. Ah ja. Das wird einfach nicht gehen. Das ist irgendwo, ist jetzt schon so lange in meinem Leben und... Wann hast du bist 17 Jahre erst alt. Wann hast du damit angefangen? 1991. Da warst du ja ein Kind. Ja. Da ging's los. Und seitdem ist mein Leben. Ich sehe da drin irgendwo auch so, ich sag ja, die Ziele verwirklicht. Ja. Und auch von meinen Lieblingswrestlern, da sehe ich, dass die meine Ideale im Prinzip sind. Oh, ich merk schon, du schwappst über vor Freude und vor Euphorie. Ja. Das kommt gut. Danke für deinen Anruf und viel Erfolg in Köln. Ne? Das ist die nächste Sache. Und die andere Etappe ist dann die Profigeschichte da. Ne? Los ist. Alles Gute. Ich bedanke mich. Hoffentlich kommst du gesund durch. Ganze Sache. Tschüss. Jetzt ist Daniel da und der ist 33. Hallo Domian. Ja. Hallo, ich bräuchte mal einen pädagogischen Rat von dir. Einen pädagogischen Rat? Ja, ich bin glücksspielabhängig. Ja. Und ja, ich habe jetzt fast 100.000 Mark Schulden gemacht. Da hört der Scherz dann auf und wegen Besessenheit. Das ist dann schon was richtig Ernsthaftes bei dir. Genau. Glücksspielabhängig, 100.000 Mark Schulden. Bei Banken halt und bei Freunden. Mhm. Ja. Was genau spielst du? Ja, am Glücksspielautomaten. Am Automaten? Ja. Ja. Wie lange bist du jetzt schon so in dieser Szenerie drin? Na, seit circa 5 Jahren. Wie ist das gekommen? Wie fing es an? Ach, einfach mal in einer Kneipe so zwischendurch. Und ja, es hat sich dann halt immer verstärkt, bis es dann hochkam, einen halben Tag lang halt. Mhm. Und ist das zurzeit immer noch so, dass du täglich in irgendeinem so einem Spielsalon oder in der Kneipe hängst? Na, das kann ich mir halt jetzt nicht mehr leisten. Ich bin jetzt arbeitslos geworden seit 2 Monaten. Mhm. Und ja, das lässt halt das Geld jetzt auch, ja, ich krieg kein Geld mehr halt jetzt. Mhm. Also du hast vorher, als du noch gearbeitet hast, was hast du gemacht vorher beruflich? Ich war Dachdecker. Dachdecker. Und hast deinen ganzen Lohn verbraten? Genau, so ist es. Mhm. Und dann immer noch Kredite aufgenommen? Genau. Und die Banken haben dir anfänglich dann auch Kredite gegeben? Anfänglich halt noch, ja. Und jetzt 100.000 Mark, das ist natürlich wahnsinnig viel. Allerdings, auch durch Kredithaie halt. Mhm. Ja, die haben natürlich noch bei mir abgezockt. Und Daniel, kannst du dich erinnern, wenn du jetzt so die Jahre zurückdenkst, wann es wirklich, das ist ja eine Sucht, ne? Das kann man so sagen. Ja. Wann ist so vom Hobby, ich meine, der eine oder andere spielt mal und dann ist es auch gut, so wie der eine oder andere ein Glas Wein oder Bier trinkt und nicht Alkoholiker wird. Wann es bei dir umgeschlagen ist, also wirklich zu einem ernsthaften Problem zu werden? Ich würde sagen, im ersten Jahr noch. Also schon im ersten Jahr? Ja, auf jeden Fall. Hast du dann in der Zeit auch gegen dich angekämpft? Ach, eigentlich erstmal gar nicht. Weil du dachtest, es läuft irgendwie so. Ja, dachte ich zuerst noch. Und ja. Ist und war diese Besessenheit, diese Leidenschaft im negativen Sinne das Zentralste in deinem Leben? Die letzten Jahre und zur Zeit auch? Ist das das Wichtigste in deinem Leben? War es teilweise, ja, natürlich. Ja. Hast du eine Freundin? Ich war verlobt gewesen vor einigen Jahren, aber sie hat da auch Schluss gemacht, deshalb, weil sie das nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Was ist so mit Familie? Hast du noch Eltern oder Verwandte, die das mitbekommen haben? Ja, aber die wollen damit auch nichts zu tun haben. Und Freunde? Ja, die wollen halt ihr Geld wieder haben. Mhm. Das heißt, diese Geschichte hat dich auch in eine regelrechte Einsamkeit hineinmanövriert? Ja, so ist es. Mhm. Ja. Du sagst, im Moment kannst du nicht mehr rausgehen in die Kneipen, weil du kein Geld hast. Ja, das ist jetzt schwierig. Gibt's da sowas wie Entzugserscheinungen? Ja, kann man schon so bezeichnen. Und wie machen die sich bemerkbar? Ja, ich bekomme halt dadurch Kopfschmerzen, wenn ich nicht mehr vom Automaten bin. Also so körperliche Auswirkungen hat das dann gleich? Genau. Geht das so weit, dass du dann auch schon um die Kneipe rumschleichst und denkst, ach, könnte ich da rein? Ja, ich nehme dann halt eine andere Straße und gehe dann da halt nicht vorbei. Einen großen Bogen, ja. Dir ist das, die Größe des Problems ja klar, ne? Ja, wie allerdings. Wie gedenkst du denn jetzt weiter mit dir zu verfahren, dich zu verhalten? Als erstens werde ich jetzt erstmal Hilfe aussuchen durch einen Arzt oder Psychologen, ja. Also es gibt, Daniel, wie bei den Alkoholikern, ich weiß nicht, ob du das weißt, gibt es anonyme Spielsüchtige, weißt du das? Nein, wusste ich noch nicht. Das halte ich für eine ausgesprochen gute Anlaufstelle für Leute, die jetzt in deiner Situation sind. Ja. Weil du da mit Menschen zusammenkommst, die genauso etwas erlebt haben, wie du es erlebt hast und die in der gleichen Misere stecken, wie du auch. Ja. Und man kann über diese Leute dann vielleicht auch Therapeuten in Erfahrung bringen, die gezielt sich mit dieser Problematik auskennen. Ja. Möchtest du von uns gerne eine Adresse haben, wohin du dich wenden könntest? Ja, das wäre ja nett von Ihnen, wenn dann, Sie diese Mühe machen würden. Ja, das machen wir so. Du legst auf und die Elke, unsere Psychologin, ruft dich gleich an und wird dir eine Adresse vermitteln in deiner Umgebung. Das wäre ja super. Ich wünsche dir alles Gute, dass du da rauskommst und ja, das wird ein hartes Stück Arbeit sein. Dann ist mir noch eins aufgefallen. Du hast irgendwie Ähnlichkeit mit Meister Proper. Mit Meister Proper. Ja, da ist mir so aufgefallen. Ist auch ein sehr nettes Kompliment. Ich danke dir sehr herzlich. Also du wirst gleich angerufen. Ja, okay. Auf Wiederhören. Wiederhören. Also hier ist Meister Proper Domian und unser Thema heute Nacht, das Thema heißt Besessenheit. Von was seid ihr besessen, wart ihr besessen? 01309211 oder E-Mail 1live.wdr, ach Quatsch, 1live@wdr.de. Andreas, 23. Ja, hallo, Jürgen. Ich bin, also besessen kann man jetzt in dem Fall nicht so genau sagen. Also ich sammle wie verrückt Zigarettenschachteln. Also ist jetzt auch egal, ob die voll oder leer sind. Geht mir im Prinzip nur um die Verpackung. Das hat bei mir 89 in einem Tunesienurlaub angefangen. Und zwar habe ich da Engländer getroffen, die halt Schachteln, also Zigaretten geraucht haben, die ich so nicht kannte. Mhm. Und die Schachteln fand ich ziemlich originell so. Und halt auch dann gerade in Tunesien halt die Schachteln mit den arabischen Zeichen drauf und so. Und da habe ich mir gedacht, die hebst du auf, fängst du an zu sammeln. Und seitdem bin ich also wie bekloppt Zigarettenschachteln am Sammeln. Ich habe da also auch keine Hemmungen. Ich habe also auch schon so im Lokal mal, um ein Beispiel zu nennen, da waren, glaube ich, Inder oder so und die haben beim Geschäftsessen da gesessen und so und ich habe halt die Schachtel gesehen, weil die auch nebenher geraucht haben. Mhm. Und dann bin ich eben einfach mit einer halbvollen Schachtel von mir dahin, habe den halt gebeten, die Zigaretten auszutauschen, damit ich halt die Schachtel bekommen kann. Also ich bin da auch eigentlich schon fast ein bisschen dreist. Also ich habe auch schon so im Geschäft irgendwie, so wo ich regelmäßig einkaufe, wenn ich da irgendwie mitgekriegt habe, dass eine Kassiererin in Urlaub fährt oder so, meinetwegen nach Kuba oder so. Hast du gesagt, bring sie mal mit. Und so weiter und der dann Geld gegeben. Sag mal, 89 angefangen, da warst du ja auch noch sehr, sehr jung, ne? Also, ja, 16. Ja. Halt. So ist 15 habe ich angefangen. Wie viel hast du denn mittlerweile schon gesammelt? Also so die Boxpackung, das heißt diese harten Kartonschachteln, habe ich über 500 Stück. Und die habe ich also zu Hause in so einem großen Rahmen, um den am besten zu beschreiben. Das ist so ein überdimensionaler Eierschneider. Das ist also so ein Rahmen aus vier Vierkanthölzern. Dann einfach quer gespannt so Kordeln und dann werden die einfach einsortiert. Ne? Und dann halt auch Weichpackungen aus verschiedenen Ländern. Ich habe also ein Riesending ist das, ne? Wo hängt oder steht das irgendwo? Das hängt an der Wand. In deinem Zimmer? Das hängt in meinem Zimmer, der ist so halt mir im Laufe der Jahre gewachsen. Ich muss dann immer wieder halt zu Jung Ovititschen und dann eben neue Hölzer holen, um den eben größer zu machen. Also der ist jetzt so um die 3 Quadratmeter groß. Ja, das ist schon ganz schön groß. Was sagt die Mutter? Die hat halt, also am Anfang hat die sowieso noch nicht so gern gesehen, dass ich angefangen habe zu rauchen und so. Ach, du rauchst auch. Du sammelst nicht nur, sondern du rauchst auch. Klar rauche ich die. Also ich habe alle Zigarettenschachteln, die ich da so gekriegt habe, habe ich alles geraucht. Ach so, also, wenn das jetzt irgendwie welche aus Asien waren oder sonst wo. Also ich habe alle Geschmäcker schon kennengelernt. Andreas, dann wird es ja irgendwann dramatisch, wenn du, was ich sehr hoffe, dir irgendwann das Rauchen abgewöhnst, ne? Ja, da geht das, würde das Problem dann eigentlich nicht aufhören. Sag, was heißt Problem? Ich sammle die ja gerne. Ja. Ich würde dann ganz einfach eben Freunde ansprechen. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der raucht Camel und ich drehe eigentlich lieber. Man könnte also weiter sammeln, auch wenn man nicht raucht. Jetzt vermittel uns Menschen, die dem vielleicht es verständnislos gegenüber sitzen. Wie kann der so jeck sein und da Zigarettenschachteln sammeln? Was ist so schön an Zigarettenschachteln? Das ist ganz einfach. Also zum Beispiel, ich meine, das sieht man auch durch die Plakatwerbung, so diese ganzen Camel-Aktionen, die da immer so laufen. Ne? Mhm. Da gibt es so sehr viele Sonderschachteln. Also von Camel habe ich schon so über 50 verschiedene Sonderschachteln. Das sieht einfach witzig aus. Also dir gefällt es ganz einfach. Es ist von der Optik eine schöne Geschichte und du möchtest dich mit diesen Gegenständen dann auch umgeben. Ja, ich finde die einfach, sieht witzig aus. Zum Beispiel, ein Beispiel kann ich nennen, von dem Mauerumbruch 89 gibt es von Philipp Morris eine Sonderschachtel, wo eben von so einem Kran ein Stück Mauer rausgehoben wird und so. Und also die habe ich auch noch nirgends gesehen, die habe ich auch über Umwege gekriegt. Das sind ja schon historische Dokumente dann, die du da sammelst. Ja, zum Beispiel auch von Zeitgeschichte. Gab es ja früher so eine Serie mal, West Lemon Freshies, die schmeckten so nach Zitrone, wenn sie geraucht hast. Ja. Dann gab es mal West Cola, die haben halt nach Cola geschmeckt und jetzt gibt's West Ice, ne? Die schmeckt so ein bisschen wie Kaugummi halt und so, ne? Und ich habe also auch schon zum Beispiel West in Space, die haben so ein Hologramm halt drauf. Da sind ganz viele Sachen, die wirklich außergewöhnlich sind, die man so gar nicht als normaler Konsument oder vor allen Dingen... Also vieles wird durch so Plakatwerbung also auch schon angekündigt. Ja. Ich habe zum Beispiel mich in Köln mal in Camel da in diese Marketingabteilung da hochtelefoniert und habe da also, der sagte, er ist Marketingdirektor und so, also von denen habe ich dann auch Post gekriegt und da bin ich jetzt Mitglied in so einem Sammlerpool drin. Mann, Andreas, das ist ja nun richtig schon ein sehr leidenschaftliches Hobby, ne? Ja. In gewisser Weise auch eine Besessenheit, finde ich schon. Nehmen deine Freunde so das hin oder schütteln die auch so ein bisschen den Kopf und sagen, Andreas hat... Am Anfang haben die so ein bisschen auch halt gegrinst darüber und haben das auch ein bisschen belächelt, aber so mit der Zeit haben die mich schon tatkräftig unterstützt. Also wenn ich dann halt meiner Freundin gesagt habe, so, hör mal, da gibt's jetzt eine Sonderserie von West und ich möchte lieber meinen Tabak weiter rauchen, ziehe regelmäßig am Automaten West-Schachtel. Da gab's so vor einem Jahr oder so halt, also die unterstützen in arabischer dich. Schrift, in russischer, also kyrillischer Schrift, hebräischer Schrift, halt diesen West-Schrift zu. Und die unterstützen dich dann auch, die Freunde? Ja, klar. Was ist deine Traumschachtel? Was ich vorhin im Prinzip gesagt habe, diese von dem Mauerumbruch, die finde ich sehr schön, vor allen Dingen, weil die eben nicht so symmetrisch aufgebaut ist, halt das Bild, so der Schriftzug, sondern weil er eben richtig so ein gemaltes Bild drauf ist und so. Der 23-jährige Andreas, der leidenschaftlicher Zigarettenschachtel-Sammler ist. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Viel Erfolg beim Sammeln. Tschüss. Dennis, 19 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Hi, Jo, sag ich schon. Hey, Jürgen? Ja, Dennis. Ja, also erstmal, wir gucken deine Sendung immer, also wir finde ich voll gut und deine Hosenträger heute, die sind voll schweinegeil, ne? Ja, könnt ihr die richtig erkennen im Fernsehen? Ja, auf jeden Fall. Warte mal eben, da muss ich mir gleich bedanken, ich habe mir das extra eingestellt. Ah. Ein toller Fan oder Fans haben mir die geschickt. Ja? Und zwar eine Band, kannte ich früher nicht, und zwar heißen die Kinder vom Universum und ein Dirk Neppel aus Melle hat mir die geschickt. Herzlichen Dank übrigens. Sieht schön aus, ne? Ja. Also auf diesen Hosenträgern, sage ich den Radio-Zuhörern mal, sind, ja, was ist da wohl drauf? Da sind Hirsche drauf. Kann ich nicht sehen. Ach, das kannst du nicht sehen? Nee. Hirsche sind da. Da sind Hirsche drauf. Ach so. Ah. Da sind richtige Hirsche drauf, so wie ich das mag. Ja, gut. Mein Lieber, jetzt zu dir. Ja. Also, wir sind Tee besessen, ne? Tee besessen. Genau. Und wir sind hier jetzt mit vier Mann. Ja. Zwei, die haben sich jetzt in die Küche verzogen, weil die schaffen das sonst nicht. Erstmal schöne Grüße an die, weil wir sind jetzt noch im Zimmer vom Freund. Ja, schöne Grüße in die Küche, in die Teeküche. Ja, genau, in die Teeküche. Von mir aus auch. Die kochen nämlich jetzt gerade neuen Tee. Oder beziehungsweise die sind auf dem Klo, weil vom Tee trinken muss man nämlich viel aufs Klo gehen. Das ist recht Dennis, hart. Lass mich mal raten, sag mal nichts weiter. Ja. Könnte es sein, dass es mit diesem Tee etwas auf sich hat? Nee, mit dem Tee hat es nicht. Nein, ich vermute Tee. Erzähl das mal weiter. Nee, das ist ganz normaler. Schwarzer Tee, oder? Schwarzer Tee oder Früchtetee oder eben Mischtees. Ja. Und da gibt es eben unheimlich viele Sorten und wir treffen uns jetzt schon so seit anderthalb, zwei Jahren ungefähr und trinken eben alle möglichen Tees und machen immer so Teenächte. Das ist ja schräg. Ja, und ihr seid fünf am Wochenende getroffen. Fünf Jungs seid ihr? Ja, sind mal mehr, mal weniger. Ja. Heute sind wir vier. Ja. Und und jetzt haben wir schon sieben oder acht Kannen. Ja. Mehr neun oder so Kannen haben wir jetzt auf jeden Fall heute schon fertig. So seit halb acht. Und seit heute Abend halb acht? Seit heute Abend halb acht. Könnt ihr überhaupt irgendwann noch ein Auge zumachen? Ihr seid doch total aufgedreht. Ja, das geht. Ne? Nach 7 Kannen schwarzen Tee würde ich ja unter der Decke sitzen, also hängen. Nee, wir trinken ja nicht nur schwarzen Tee, wir trinken ja auch Grüntee. Grüner Tee ist auch sehr anregend. Ja, auf jeden Fall, aber sagen wir mal, grüner Tee ist auch unheimlich mild und das ist nicht so eine Steigerung wie bei Kaffee. Wenn ich jetzt eine richtig starke Tasse Kaffee trinke, dann bin ich ja total aufgeregt. Stimmt, das ist ein man ist milder angeregt. Das ist milder angeregt und das ist auch eigentlich recht angenehm. Und da gibt es eben total viele Sorten, die wir immer ausprobieren. Und zum Beispiel so Sencha-Tee oder Oolong oder so. Und dann gibt es total die vielen Mischungen mit Früchten und so. Und das schmeckt alles total gut. Und dann sind wir die ganzen Nächte dabei und trinken dann Tee. Das ist schon ziemlich durchgeknallt. Junge Menschen trinken wie bekloppt Tee. Wie seid ihr darauf gekommen? Ja, wir sind schon drauf gekommen. Irgendwann mal haben wir angefangen, gemütlich, also hatten wir einfach nur so die Idee gehabt, so Tee trinken. Früher war das auch so mehr so mit Teebeuteln, was ich im Übrigen nicht empfehlen kann. Das Nein. ist ziemlich der letzte Dreck. Der richtige Teekenner kriegt das kalte Grausen, ne, mit diesen Teebeuteln. Da müssen die richtig großen Blätter drin sein und die müssen auch frei im wallenden Wasser schwimmen. Und also es ist auch eine richtige Zeremonie, ne, für euch, das dann so zu machen. Also nicht so schlimm wie in Japan, aber auf jeden Fall sehr extrem. Dennis, wenn ihr da zusammensitzt. Wenn wir zusammensitzen, dann spielen wir Billard oder so dabei. Und ach so. Das ist mal recht spaßig. Und dann unterhalten wir uns über die wichtigen Themen. Und dann läuft manchmal nebenher Domian auch noch in der Nacht? Nebenbei, nicht nur. Aha. Und wie oft trefft ihr euch? Wie oft? Ja, jetzt, wo wir Abi haben alle. Aha. Jetzt treffen wir uns fast jeden Tag. Und sind dann die Nacht immer dabei. Und ansonsten, vorher hatten wir uns immer so einmal am Wochenende oder so getroffen. Ja, aber es ist ja wirklich ein sehr ungewöhnliches und sehr schräges Hobby, ne? Ja. Ihr seid eine richtige Clique, ne? Ja, wir sind eine richtige Clique. Ja, wir haben jetzt noch einen dazugekriegt, der sitzt hier neben mir. Mhm. Der hat jetzt heute neu angefangen mit Tee trinken. Ja. Ja, der ist jetzt auch total begeistert. Der wollte auch mal mit dir sprechen, glaube ich. Der macht hier so Gestikulierung da. Aha, ja, gib ihm mal her eben. Ja. Ja, hi. Hi, wie heißt du? Ja, ich bin der Ulrich. Ulrich? Ja. Ulrich, was hat dich denn jetzt zu dieser Clique geführt? Die Teetrinker-Clique? Ja, das war irgendwie fantastisch, weil wir sind, weiß ich nicht, ich habe mit den Leuten eigentlich nie so viel zu tun gehabt in der Schule und jetzt, wo das alles vorbei ist, weiß ich nicht, ist das irgendwie voll heftig. Und es schmeckt dir gut? Das ist, ja, aber ich wollte da mal eine Warnung loslassen. Der Warnung? Weil das ist voll heftig, nach 2-3 Kannen Tee. Ich habe voll den Teeshop, ich laber nur noch Fettkacke. Ist der? Ja, ich bin, voll weg. Das wollte ich ja fragen. Es hat ja dann schon ein bisschen was von Droge, ne? Ja, Droge, das ist gar kein Ausdruck, weißt du, sonst, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich bin eigentlich voll der Sportflieg, aber wenn ich jetzt Tee getrunken habe, das ist wie als wenn ich high bin. Ich kann mir vorstellen, ist so, als wenn man high ist. Ja, also wenn man das in diesem Maße nimmt, kann ich mir das fast auch schon vorstellen. Ja, und vor allem, du rennst nur am Bottich, ne? Ist gut für die Nieren, das spült alles gut durch. Ulrich, ich gebe mir nochmal schnell den Dennis. Ja, ganz gut. Mach's gut, viel Spaß in der Clique, ne? Hoffe ich auch. Hör mal, Dennis, ich habe nicht so abgehärtet, der ihr seid ja nur Teefachleute. Und dann, ich habe jetzt eine Frage an euch. Ich habe heute ein Interview mit Isabel Allende gelesen. Die hat ein neues Buch geschrieben über Aphrodisiaka. Ja. Gibt es einen Tee, eurer Erfahrung nach, der in dieser Richtung wirkt? Also der sexuell anregend wirkt, stimulierend. Earl Grey. Also da kann ich nur Earl Grey empfehlen. Aha. Das ist ein Schwarztee oder Grüntee, das ist unterschiedlich. Da kann man verschiedene Blattsorten nehmen und der ist mit Bergamottöl versetzt. Aha. Und der Aufgebot hat einen unheimlich milden, aber auch sehr intensiven Geschmack. Mhm. Und das ist so, also aphrodisierend vielleicht nicht, aber wenn man den mit seiner Freundin zusammentrinkt, dann ist das so eine super romantische Stimmung und das ist mit Sicherheit aphrodisierend. Ja, da gehört natürlich auch immer die Grundstimmung dazu. Mit Sicherheit. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir und den ganzen Jungs noch viel Spaß beim Tee trinken und man sieht und hört sich. Ne? Dann aus 5 kann heute Abend. Alles klar. Tschüss. Okay. Tschüss. Alles zusammen. Ciao. So, 1.34 Uhr. Wir machen jetzt einfach eine kleine Teepause. Eine kleine Musikpause. Meister Propper, hat er zu mir vorhin gesagt. Mann, ich komme nicht drüber hinweg. Unser Thema heute Nacht heißt Besessenheit und ich möchte mit besessenen Leuten reden, von was auch immer. Sei es von Zigarettenschachteln oder von Tee oder was wir da gerade alle schon gehört haben, Sex, besessene Menschen. 0130 2911 und die Faxnummer ist 0130 11 51 22 und angerufen, gefaxt oder was auch immer hat Erika und die ist 21 und jetzt am Telefon. Hallo. Ja, hallo Domian. Oh, du klingst aber nicht so ganz glücklich, oder? Ich bin besessen vom Heroin. Von wem? Vom Heroin. Ja. Und, Entschuldigung. Mhm. Erika, wie lange hängst du schon in der Szene? Seit letztes Jahr, kurz vorm Sommer. Mhm. Wie bist du da reingekommen? Erzähl mal. Wie soll ich sagen, Hasch in dem Sinne, wie viele sagen, ist nicht unbedingt ein einzig so. Das heißt, hätte ich mich in dem Sinne nicht verführen lassen, dann wäre ich jetzt immer noch beim Hasch, ja. Mhm. Und es war so, ich war halt in der Stadt, also in Bielefeld, und habe da einen Typen kennengelernt, mit dem ich dann durch die Altstadt gegangen bin. Und dann haben wir uns irgendwo auf der Bank gesetzt, haben Haschisch geraucht, einen Joint. Und ich habe ihn gefragt, ob er noch was hätte, von wegen, dass ich halt richtig schön breit werden möchte und richtig Spaß haben möchte. Mhm. Und da sagte er so, ja, von wegen, ja, wir rauchen gleich ein Blech. Ich so, was ist das denn? So, ja, zeige ich dir gleich. Und so richtig halt geheimnisvoll getan. Mhm. Und naja, dann sind wir halt in so einen Hinterhof gegangen und er hat mir gezeigt, wie das geht. Ja. Ja, und dann war es so gewesen, es gibt einen Ort in Bielefeld, der ist Pavillon und da bin ich dann halt öfter hingegangen, weil ich das da kennengelernt habe auch, dass es auch da zu kaufen gibt und auch Kokain und schlimmere Sachen. Mhm. Und dann habe ich jeden Tag geraucht und ich habe auch selber zu mir gesagt, Erika. Also du hast Heroin geraucht? Ja, offensichtlich, ja. Das Blech. Mhm. Und ich habe gesagt zu mir selber, ja, nächsten Tag erst auf. Mhm. Das habe ich jeden Tag gesagt. Ja, und irgendwann war der Tag da, wo ich nicht mehr konnte. Wie stark ist dein Konsum im Moment denn? Also relativ stark, weil meine Eltern wissen jetzt, also nicht seit jetzt letzten Sonntag, sondern davor die Woche, dass ich heroinabhängig bin. Wie haben die es erfahren? Also es war so gewesen, dass ich in Richtung Bahnhof gehen wollte und auf einmal hupte ein Auto und ich schaute und war mein Bruder mit seiner Freundin. Mhm. Ja, und dann hat er angehalten und so und von wegen haben wir uns unterhalten und so. Und dann hat er gesagt, ja, was machst du hier und so weiter. Und ich sehe ja von wegen halt mit Heroin und so. Mhm. Und das hatte er sich auch schon vorher mal gedacht gehabt, weil ich ihm das schon mal erzählt hatte, ne? Du hast das doch schon mal gesagt, ihm. Mein Bruder aber. Ja, und dann ist er so gemein, in Anführungsstrichen, fährt mich einfach nach Hause. Das heißt, ich hatte mich auch vorher 8 Wochen lang bei meinen Eltern gar nicht gemeldet gehabt. Und so ist das dann rausgekommen bei den Eltern auch, mit den Eltern? Ich hab denen das gesagt, weil es war so, ich stand vor der Tür hier, mein Vater machte die Tür auf und fragte dann, was willst du denn hier? Mhm. Von wegen, ja, du hast hier nichts mehr verloren. Mhm. Naja, und dann fing ich erstmal an zu weinen, weil ich... Erika, für wie viel Mark verbrauchst du denn im Moment täglich? Ich tue in dem Sinne halt selber das nicht kaufen, weil ich mir das seit lang gar nicht leisten kann. Mhm. Denn dann vermittle ich für Leute. Das heißt, ich bringe Leute zu den Leuten, die also das verkaufen. Als Zwischendealerin arbeitest du quasi. Ja, mhm. Kriege und, dann halt. Und finanzierst es dir quasi dadurch, indem du dann direkt den Stoff bekommst. Ja, ich bringe Leute und wie viel konsumierst du am Tag? Also ich habe meine Zeit lang ganz schön heftig, mindestens so 2 Gramm so ungefähr. Ja, und jetzt ist es aber so, dass ich mir, also es nicht mehr so gut läuft wie sonst. Das heißt, also ich muss mit wenig auskommen. Mhm. Also wenn es hochkommt von vielleicht 40, 50 Mark. Und das ist für dich schwierig? Sehr schwierig. Bloß ich will damit aufhören, weil ich habe mich jetzt angemeldet zur Entgiftung, weil ich kann selber nicht mehr. Mhm. Ich bin total am Ende damit. Also der Schritt ist von dir alleine ausgegangen. Ja, klar. Das finde ich schon mal eine tolle Sache und da mache ich dir ein Kompliment, weil das geht nur so, indem du selbst das einleitest auch. Ja, weil ich weiß nicht, ich kann nicht mehr damit. Mhm. Hast du irgendwas gelernt auch? Arbeitest du? Nee. Leider nicht, also das ist es ja und das will ich ja wieder. Also ist der erste Schritt ist jetzt von dem Scheiß runterzukommen, ja. Die Entgiftung zu machen, harte Zeit, ne? Steht ja, davor. Ja. Wo wirst du es machen? Weißt du schon, in einer ambulant oder in einer geschlossenen Klinik? Ins ungefähr wie in Gütersloh. Mhm. Das ist so eine Art Klinik. Und wann wirst du da hingehen können? Also ich muss mich immer ein-, zweimal die Woche melden. Mhm. Und die haben gesagt, umso öfter ich mich melde, umso besser für mich, damit die auch sehen, dass ich wirklich will. Mhm. Ja. Und das würde dann vielleicht 4 bis 6 Wochen dauern. Mhm. Also das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann halt zu versuchen, irgendwie was zu lernen oder einen Job zu kriegen, genau, um in ein relativ normales Leben reinzukommen. Weil ich meine, ich merke schon, dass es mich total kaputt macht, weil ich bin 1,70 groß und ich habe mal gewogen 68 Kilo und jetzt wiege ich vielleicht noch 56 oder 57. Mhm. Das kam aber alles durch die ganze Drogenszene. Ja. Bist du irgendwann auch schon mal so in die Nische der Kriminalität gekommen? Also im Prinzip bist du ja schon drin, wenn du als Dealerin arbeitest. Ladendiebstahl, ja. Prostitution auch, irgend sowas? Nee, das Gott sei Dank noch nicht. Mhm. Also es hat meine Freundin zu mir gesagt, ja, mach das doch und so. Ich sag, bist du bescheuert und so, so weit würde ich niemals gehen. Lieber schiebe ich Nerven, also meinen Entzug dann. Ne? Mhm. Aber sowas will ich niemals tun. Und ich habe jetzt Donnerstag einen Termin wegen diesem Ladendiebstahl. Mhm. Also jetzt übermorgen. Mhm. Also ich höre, obwohl es dir verdammt schlecht geht, aber das ist auch normal in der Phase, dass du fest entschlossen bist, was zu verändern in deinem Leben. Ich muss es tun, weil... nach vorne zu gehen und dich nicht weiterfallen zu lassen. Auch meine Eltern sind los, das ist auch so, meine Beziehung ist dadurch kaputt gegangen. Mein Freund ist seit dem Arbeiten, ich weiß nicht, ob er mich vielleicht hört. Ich möchte auf jeden Fall, dass er es nochmal versucht. Liebe Erika, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen alle Kraft der Welt, dass du da durchkommst. Und wenn es dir gut tut, kannst du gerne mit unserer Psychologin jetzt nach unserem Gespräch noch ein bisschen reden. Möchtest du das? Ja, wenn ich es nicht. Gut. Sonst könntest du mir raten, wie ich meine Beziehung retten kann. Dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Domian? Und ich drück dir die Daumen. Ja, okay. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Joachim, 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Das war ein negatives Beispiel für Besessenheit, von schlimmer Besessenheit, nämlich durch eine Droge. Ja, was hast du zu erzählen? Ja, sag mal, scheiß Sachen mit den Drogen an sich überhaupt, ne? Also mein Thema ist besessen von der Ex-Freundin. Oh, oh, oh, ich ahne schon, nicht loskommen können. Ja, absolut nicht. Also, wie lange bist du von ihr weg schon? Ja, jetzt wieder so 3 Wochen ungefähr. Na, das noch nicht lang. Nee, also jetzt sagen wir mal, das Ganze läuft jetzt 6 Jahren ungefähr. Ping-Pong. So zufällig kennengelernt und so. Mhm. Und ja, ich sag mal, dann kamen wir zusammen und dann ziemlich früh zusammengezogen auch. Mhm. Bei ihren Eltern. Ja, und dann kam es halt, dass sie halt mit mir spielte und so machte, was sie wollte und konnte auch, also ich durfte nichts sagen, nichts machen und gar nichts. Mhm. Ja, dann kam die Zeit und hat sie mal wieder keine Lust auf mich gehabt, hat sie mich rausgeschmissen und so. Wie lange wart ihr denn so de facto richtig zusammen? In den 6 Jahren, wenn es hoch kommt, 1,5 Jahre. 1,5 Jahre nur. Und die restliche Zeit innerhalb dieser 6 Jahre war hin und her. Ja, immer hin und her. Und im Prinzip warst du der Depp, der immer wieder angedackelt kommt. Ja, genau. Also sie brauchte nur irgendwie anzurufen oder sich zu melden und so und ich bin gesprungen. Mhm. Und sie hat zwischendurch andere Männer gehabt? Ja. Du hast aber keine anderen Frauen gehabt? Nee, gar nicht. Mhm. Weil ich immer nur auf sie gewartet habe und immer gehofft habe, dass sie sich ja wieder meldet und überhaupt. Hast du irgendwie noch überhaupt einen Hauch von Würdegefühl dir selbst gegenüber? Ja, sag mal, das fragen mich auch schon etliche Freunde von mir und Bekannte und Verwandte und die sagen, du bist so bescheuert, was hast du an der Frau und so und ja, ich weiß es halt nicht. Ja, was hast du denn für ein Selbstwertgefühl? Ist da überhaupt noch eins da? Wenn man, ich kenne solche Geschichten auch aus dem Bekanntenkreis, wenn man so etwas so lange exzessiv betreibt, wenn du dich selbst anschaust im Spiegel, was denkst du denn über dich selbst? Verurteilst du das? Ja, ich sag mal, von der Logik her ist mir das auch irgendwo klar und so, vor allem, was sie alles schon mit mir gemacht hat. Mhm. Sag mal das Übelste, was sie mit dir gemacht hat. Das Übelste war eine Anzeige. Mhm. Eine Anzeige wegen Vergewaltigung und Freiheitsentzug. Mhm. Das war das Heftigste überhaupt. Und das war aber nicht begründet? Nee, kein bisschen. Mhm. Das Problem war, sie wohnte bei ihrem damaligen Freund und dann, also wir haben auch ein Kind zusammen. Mhm. Und dann rief sie halt bei mir an. Und sagte halt, ja, sie möchte unbedingt zu mir zurück, sie möchte wieder bei mir wohnen oder mit mir zusammenleben und den Jungen auch mitbringen und so. Naja, und ich klar, ja, warum nicht und so. Ja, dann kam sie mit Sack und Pack bei mir an und waren wir 3 Tage zusammen. Mhm. Und dann kam sie auf den Trichter, ach nee, ich möchte doch lieber wieder zu meinem Ex zurück und so. Ja, ich sag, bitte, ich halte ihn nicht auf und so. Ja, und dann war sie hier weg und ein paar Stunden später erhalte ich einen Anruf von der Kripo und so. Ja, ich möchte mich doch mal äußern zu der und der Sache. Ja, die wusste natürlich von gar nichts, war erstmal ganz baff und so. Aber du hast es nichts gemacht, es gab keinen Streit, keine Gewalttätigkeit. Gar nichts, überhaupt nichts. Und sie hat die Kripo benachrichtigt, dass sie angeblich vergewaltigt worden sei. Das war schon Tumor. Ja, und das Ganze lief dann so ein halbes Jahr. Mhm. Zwischenzeitlich schrieb sie mir einen Brief, dass sie alles so leid täte, was sie da getan hätte und hin und her. Mhm. Ja, ich hatte natürlich auch einen Anwalt mit eingeschaltet und so. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt machen wir mal einen Gerichtstermin, dass sie eine allstattliche Aussage machen soll. Mhm. Und ja, dann kam der Gerichtstermin und da hatte sie auch erst ihre Aussage gemacht. Ganz normal, wie sie auch am Anfang gemacht hat. Ja, und dann brachte der Richter aber den Brief ins Spiel, womit sie wohl nicht gerechnet hat. Ja, da hat sie halt die Wahrheit so irgendwie gesagt. Und das war dann so, dass ihr Typ, mit dem zusammen war, hätte sie wohl gefragt, ob sie mit mir geschlafen hätte in der Zeit und so. Mhm. Und da sagte sie nein. Und dann sagte er, ja gut, dann können wir ja zum Frauenarzt gehen, machen wir einen Abstrich und so, dann sehen wir das ja. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, ich habe nicht mit ihm geschlafen, sondern er mit mir und ich wollte das gar nicht und dann, ja, und dann kam die Geschichte halt so ins Rollen irgendwie. Also da hat sie dich aber wirklich extrem reingeritten, ne? Ja. Ich würde deine Besessenheit nicht als Besessenheit bezeichnen, sondern als reine und pure Dummheit. Ja, aber ich sag mal, die Sache ist die und die Sache war gelaufen so, ne? Und ich habe auch noch die Aktenberge davon gehabt und so. Ja, und dann verging knapp ein Jahr oder so und sie rief mal wieder an. Ja, und ich habe nichts Besseres zu tun gehabt, als mit mir zu treffen und so und weiß ich nicht. Dann erklär doch mal, was dich an dieser Frau nach all dem, ich ahne ja schon, dass da eine ganze Latte von Geschichten dranhängen, die genauso haarsträubend sind vielleicht wie die, die wir gerade gehört haben, was dich an dieser Frau hält. Ich weiß nicht, ob sag eine... bitte nicht, ich liebe sie noch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mein Sohn dabei irgendwie, dass mich da immer wieder hinzieht, weil das die einzige Möglichkeit ist, irgendwie an ihn ranzukommen. Ja gut, aber du könntest ja auch eine freundschaftliche Beziehung zu der Frau haben und man könnte sich ja einigen, wie das mit dem Kind zu regeln ist. Und du gehst deine eigenen Wege, sprich dein ganzes Leben ist ja seit sechs Jahren blockiert. Wenn du selbst sagst, dass du keine anderen Beziehungen, nicht offen bist für andere Frauen und für andere Liebe, bist du ja nur fixiert auf diese Frau. Das hat ja schon was Masochistisches, was du da machst. Ja, das Problem ist, die Beziehung zu meinem Sohn läuft immerweise nicht so, weil wenn wir nicht zusammen sind, dann blockiert sie immer und macht dich und so. Und was hält dich denn davon ab, jetzt abgesehen von dem Sohn, ich glaube, dass das nach wie vor irgendwie zu regeln ist, einen ganz klaren Schnitt zu machen, dass du, wenn sie wieder ankommt, dass du sagst nein, aber nicht auf der Basis einer Beziehung. Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich das Problem nicht. Ich glaube, dass du dich viel zu sehr gehen lässt in diesem Gefühl, in dieser Hörigkeit dieser Frau gegenüber. Ich glaube, dass du viel zu wenig gegen dich arbeitest und viel zu wenig unternimmst, um da rauszukommen. Das ist ja jetzt schon so eingefahren, diese Rituale seit sechs Jahren, dass man da wirklich mit voller Kraft dran muss, um da das zu überwinden. Ja, ich denke mal, vielleicht ist es auch, dass es halt so einfach irgendwie ist. Man braucht sich um nicht zu kümmern und so. Und wenn sie halt kommt, dann ja, man ist sofort das Alte, man kennt es irgendwie so, wie es läuft. Genau, du bist faul, lässt dich dann wieder darauf ein und kriegst aber dann wieder voll einen auf die Schnauze und dackelst wieder weg und so immer wieder und immer wieder. Ne? Waschlappen. Ja. Ne? Klar, aber ich weiß auch nicht. Also ich weiß willst nicht, du so, du bist 27, ne? 27. Ja. Willst du so die nächsten 20, 30 Jahre leben? Na dann guten Morgen. Ja, also vorher habe ich eigentlich nicht so, aber ich weiß nicht, also ich beim besten will nicht, was es ist, was mich nur jetzt zurückzieht. So. Keine Ahnung. Das muss man, glaube ich, auch gar nicht groß mehr analysieren. Ich glaube, es hilft jetzt nur noch, sich fest etwas vorzunehmen. Nämlich sich vorzunehmen, Nein zu sagen und sich vorzunehmen, auf andere Frauen zuzugehen. Und die Möglichkeit, dir selbst zu eröffnen, dass du dich in eine andere Frau verliebst. Lieber Joachim. Jo. Hoffentlich kommst du los von der Frau. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Sven ist dran. Sven ist leider nicht mehr dran. Dann kommt jetzt die Renate und die ist rein. Hey, was ist denn jetzt passiert hier? Jetzt ist Caroline hoffentlich dran. 21. Caroline bin ich. Ja, Caroline. Hallo. Hi. Ja. Jetzt hast du aber Glück gehabt, dass die anderen nicht mehr da waren. Ja, hab sonst ich hättest getan. Du jetzt noch ellenlang warten müssen. Wie bitte? Ellenlang warten? Ja. Also. Ja. Du bist auch besessen? Ja, ich bin besessen vom Sport. Ach, von welchem Sport? Vom Wrestling auch? Nein, nicht Wrestling. Ich bin eine Läuferin. Eine Läuferin? Ja. Was für eine Läuferin? Ich mache Ausdauersport. Ausdauersport? Ja, und zwar mache ich so Marathon, also ziemlich viel am Tag. Du bist so eine, die so 10 Kilometer jeden Tag durch die Wälder. Ach, 10 Kilometer, das wäre schön. Also. Ach, 50 Kilometer? Ja, also fast so viel, ja. Im Ernst, sag, wie viel läufst du pro Tag? Ja, also pro Tag zwischen 4 und 12 Stunden fast. Also ich habe schon mal 12 Stunden geschafft. Aber nochmal, stopp, das müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Ja. 4 bis 12 Stunden läufst du am Tag? Ja, ja. Also es ist einfach nicht mehr schön, weißt du. Es ist einfach so, ich kann einfach nicht mehr anders. Das ist eine Sucht? Ja, das ist eine Sucht, ja. Ganz genau. Ich bin halt besessen, ne? Das ist fast schon wie eine Drogensucht. Weil ja. Der Körper irgendwas freisetzt, irgendwelche Endorphine oder wie man das nennt. Ja, ich denke mal, so kann man es nennen. Was machst du denn sonst in deinem Leben, außer laufen? Ja, ich studiere Germanistik und Psychologie im Nebenfach. Da kann man schön viel laufen, das weiß ich. Ja. Mit dem Studium. Das ist es eben, ne? Das Studium leidet, der Freund auch. Ja. Ja, ja. Was sagt dein Freund dazu? Ja, es ist nämlich so, also vor 2 Jahren habe ich damit angefangen. Mhm. Ich habe damals also noch ein paar Kilo mehr gehabt. Aha. Und habe damals gehört, also in der Fit for Fun habe ich das gelesen, man müsste also am Tag ungefähr 35 Minuten laufen, um Fett abbauen zu können. So fing das an? Ja, so fing das an, ganz genau. Caroline, mach mal bitte deinen Fernseher oder dein Radio ganz leise. Es halt und schallt im Hintergrund. Leiser machen. Da sind also Leute mit dir. Das heißt also, du betreibst das pur als Hobby. Du bist keine Sportlerin im Sinne, dass du in einem Verein tätig bist. Nein, aktiv bist. Nein, das ist nur für dich. Und nee, ich mache das nur für mich. Und der Ausgangspunkt war, dass du zu dick warst und dann ist es zu quasi wirklich zu einer Abhängigkeit geworden. Ja, ich bin praktisch sozusagen Opfer der Fitnessentwicklung hier in Deutschland. Ich habe mir gedacht, ich muss da irgendwie mitziehen, weil also die Leute sind heutzutage wirklich an und dran, also mit den Inlineskates zum Beispiel, Ausdauersport und so weiter. Naja, es ist teilweise wahnsinnig. Was ja, Wahnsinn, ne? Also ich habe mir gedacht, ich muss das einfach auch mal ausprobieren und dann ist es irgendwie schief gelaufen. Ne? Ich bin dann irgendwie völlig reingeraten. Ich versuche mir das immer noch mal vor Augen zu führen, wenn du 12 Stunden am Tag läufst, dann musst du doch wirklich absolut groggy sein danach. Ne? Ganz genau, das ist eben das Problem. Es ist nämlich so, dass ich, also wenn ich, also gut, 12 Stunden, das ist nicht immer der Fall, aber 8 Stunden ist schon fast, also Routine, ne? Wo läufst du denn dann überall rum? Ja, also ich habe mir da meine Strecken ausgesucht durch den Wald und so weiter. Und ich kenne eigentlich auch alle Strecken inzwischen auswendig, aber gut, aber das ist nicht der Punkt, ne? Ich liege dann also abends im Bett und kann teilweise nicht mehr einschlafen, ne? Weil es ist einfach so, es nagt am Immunsystem, die Muskeln sind groggy und so weiter. Glaube ich. Wie ist dein Körper? Der müsste doch mittlerweile absolut gestählt sein, ne? Und ja, das ist nur so aus Muskeln bestehen. Ja, und zwar mein Freund, der hat sich auch schon beschwert, ne? Der, also vor 2 Jahren habe ich den kennengelernt und wir sind zusammengekommen und damals war ich halt noch ein bisschen dicker und naja. Und für den bist du jetzt schon zu muskulös, oder wie? Ja, es ist halt so, dass meine Brust auch abgenommen hat und das findet er natürlich auch nicht gut. Hast du, Caroline, den Eindruck, dass es noch schlimmer wird? Dass sich das steigert, das Ganze? Natürlich, genau das ist es nämlich. Ne? Also ich bin da in so einen Sog geraten, jetzt zieht mich immer mehr in den Bann und ich weiß auch wirklich nicht, wie ich da rauskommen soll. Jedes Mal, wenn ich denke, so heute kommst du raus, ne? Und schon wieder ziehe ich die Schuhe an und schon wieder laufe ich mir eine Runde. Ja, so. Wer kreischt da im Hintergrund? Ach, das ist, glaube ich, eine Freundin von mir. Die ist ein bisschen laut. ich glaube, dass du das nur schaffst mit Hilfe eines Therapeuten. Ja? Ja, glaube ich. Echt? Ja, vielleicht. Ich habe mir auch schon meine Gedanken gemacht. Ich habe mir auch schon mit mehreren Leuten darüber geredet, aber die verstehen das nicht so ganz. Die denken immer, man müsste es aus eigener Kraft schaffen und sowas, aber... Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so etwas auch ein Suchtverhalten werden kann. Genau, ja, also ein Suchtverhalten, ganz bestimmt. Also wenn du davon weg willst, und du willst davon weg, hast du ja jetzt gesagt, und du das allein nicht in den Griff kriegst, such dir einen guten Therapeuten. Ja. Würde ich dir wirklich dringend empfehlen. Ja, aber die können das ja auch nicht so nachvollziehen, wie das mit dem Sport ist. Nee, aber deren Aufgabe ist, besteht ja darin, sich mit dir auseinanderzusetzen und dir auf die Sprünge zu helfen, dass du das zurückfahren kannst. Ja. Die müssen sich ja gar nicht in dem Sinne da hineinversetzen können, dass sie das auch schon mal erlebt haben. Darum geht das ja gar nicht. Das ist ja deren Job. Ja. Du studierst Psychologie, dann wirst du es ja einigermaßen auch erahnen, was in den Therapien da ist. Ja, genau. Aber die denken dann auch halt, ja, das ist eine Psychologiestudentin, die müsste das eigentlich wissen, ne? Ja, aber das ist so einfach, ist die Welt nun auch nicht. Ja. Such dir einen guten Therapeuten. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt ist am Telefon die Julia und die ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, meine Liebe. Das ist ja schon mal eine schöne Begrüßung. Kann nichts schief gehen. Na gut. Erzähl mir alles von dir. Ja, also ich würde das, was bei mir los ist, eigentlich weniger als Besessenheit bezeichnen als Sucht. Und zwar fahre ich tierisch darauf ab, mich an öffentlichen Plätzen selbst zu befriedigen. Wie bitte? Im Ernst? Ja. Das kenne ich ja höchstens von Männern und von Jungs. Hab ich schon mal gehört. Aber Mädels machen das auch. Ja. Du machst das? Ich mach das. An öffentlichen Orten befriedigst du dich selbst? An welchen öffentlichen Orten? Zum Beispiel in Umkleidekabinen. In Kaufhäusern? Ja. Mhm. Wo noch? In Bahn. Also was toll ist, wenn in der letzten Bahn oder irgendwann ganz morgens oder so niemand mit dir im Abteil ist. Ach, wenn niemand im Abteil ist? Zum Beispiel, oder so 3, 4 und dann prickeln, was in der nächsten Station jemand einsteigt, während du nackt in der Bahn stehst. Mhm. Und wie befriedigst du dich dann selbst? Mit der Hand oder hast du irgendwelche Gegenstände bei dir oder wie machst du das? Nee, mache ich schon selber, aber im Grunde ist das auch alles verschieden. Also es gibt natürlich so Spielzeuge, die das alles verfeinern. Welche Spielzeuge meinst du? Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Erzähl es mir, erklär es mir. Naja, so kleine Kügelchen zum Beispiel an dir lang reiben. Ja. Oder ist es denn dann so im Sommer, dass du beispielsweise auch dann schon mal ohne Slip rausgehst? Wie jetzt? Dass du keine Unterhose anhast. Aber drüber was anderes? Ja, drüber natürlich noch. Ja, klar. Ja, das macht das Ganze einfacher. Aber was eigentlich spannender ist, dass jemand dich entdecken könnte. Mhm. Also die Spannung? Das ist, dass ich mehr Zeit habe oder brauche, macht das Ganze noch irgendwie viel anregender, weißt du? Und je mehr ich anhabe, je mehr ich ausziehen muss, desto mehr Zeit brauche ich. Ach, du ziehst dich dann auch in der Bahn aus? Naja, jetzt schon. Früher war es nicht so. Also, früher war es mir so, dass ich da noch alles anhatte. Also wie, nehmen wir mal an, du fährst in einer Bahn, spät nachts oder früh morgens, wo keiner drin sitzt. Du ziehst dich dann aus. Wie weit ziehst du dich aus? Das kommt ganz drauf an, auf meine Stimmung. Was ist denn schon passiert? Hast du dann auch schon mal, du setzt dich doch nicht nackt in die Bahn? Nein, ich hatte schon alles an. Wie? Und dann kommt so Teilchen für Teilchen weg. Einmal ist plötzlich jemand eingestiegen. Mhm. Allerdings stand er dann vor mir und kann es gar nicht glauben. Und hat sich mit offenem Mund hingesetzt und ich habe weitergemacht. Und wie weit warst du da ausgezogen schon? Also ich hatte noch meinen Minirock an. Und sonst nichts? Nein. Das ist ja verrückt. Warum findest du das so schön? Es hat was von was anderem, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Also es ist nicht normal. Nicht normal. Es ist nicht alltäglich, es ist spannend. Willst du damit auffallen bei den Leuten? Eigentlich will ich ja nicht unbedingt entdeckt werden. Und irgendwie kitzel ich das aber doch immer heraus. Also die Spannung besteht darin, eigentlich nicht entdeckt zu werden, im Hintergrund zu bleiben? Ja, die Spannung besteht darin, dass dich jemand entdecken könnte. Mhm. Hast du dann auch, geht es so weit, dass du dabei dann wirklich dann auch einen Orgasmus hast? Ja. Wie lange betreibst du das Ganze schon? Das kann ich nicht sagen. Es kam einfach irgendwann, es fängt an und wird immer mehr mit der Zeit. Hast du einen Freund? Ja. Du hast einen Freund? Mhm. Einen festen Freund? Mhm. Und weiß der davon? Nein. Der weiß nicht davon? Mhm. Dann wollen wir mal sehr hoffen, dass der heute Abend diese Sendung nicht gesehen und gehört hat und dich an der Stimme erkannt hat. Das prickelt doch schon wieder. Ich würde mich da ja bedanken, wenn ich dein Freund wäre.